HR2 Kultur. Archivschätze. Mit Christiane Kreiner. Moskau, Paris, Berlin. In diesen Metropolen waren sie Anfang des 20. Jahrhunderts zu Hause. Ernestine Hohorst, Wilma von Römeling, Clara Prellwitz und Isabel Dunker. Vier Frauen erzählen vom Aufwachsen am Asowschen Meer, von der Russischen Revolution, von der Pariser Mode und von einer Lebensreise, die von Chile bis nach Wiesbaden führte. Für ihre Sendereihe »Ja, damals« traf die Reporterin Anneliese Aulbach in den 1970er und 1980er Jahren mehr als 50 Personen aus Hessen, die vor dem Jahr 1900 geboren wurden. Ernestine Hohorst wurde 1889 in Russland geboren. Sie erzählt über ihre Jugend in Moskau als Deutsche während der Zarenzeit und über die Russische Revolution. Das Gespräch wurde am 28. Januar 1980 aufgenommen. Ernestine Hohorst war zu diesem Zeitpunkt 91 Jahre alt. Also wir sind vier Generationen. Ich bin, ich glaube, die fünfte Generation. Und mein Urgroßvater war Pfarrer in Charkow. Er war in Moskau, als Napoleon kam. Und das ist eine komische Sache. Es wiederholt sich alles, wie hier die Amerikaner kamen. Ich gucke aus dem Fenster, man wusste ja nicht, wann sie kommen. Und plötzlich kamen sie mit all diesen schrecklichen Dingen da. Das konnte man sehen. Und so plötzlich kam auch dort, er stand im Felde, er wollte ja wegfahren, aber dort waren die Pferde alle, damals waren Pferde, alle vermisst, er musste bleiben in Moskau. Da steht er auf dem Feld, oder was ist denn das? Das ist doch der Vorhut von Franzosen, das ist doch ein französischer Offizier. Er geht auf ihn und er hat Sprache, eine Eleganz, Französisch. Die haben überhaupt Französisch viel gesprochen, die Russen aber, die Deutschen haben da die russischen Allüren angenommen. Und nachher hat Napoleons Marschall, welcher ist das, jetzt weiß ich nicht mehr im Moment, aber ganz bekannter, in seinem Haus hat er seine Wohnung auf dem Kuznetsky Most, das war die Hauptstraße. Und das waren zwei Brüder, Paul und Julius hieß mein Vater, Strauss. Der hat ja studiert, wahrscheinlich auch in Moskau, in Berlin hat er studiert. Und der Paul war Apotheker, hatte eine Apotheke in Moskau. Und mein Vater war Rechtsanwalt. Und nachher, also wenn man in Moskau ein Amt ausübt, muss man dann, wird man dann. Genauso wie meine Onkels in England, war er Engländer dann, war in der Bank da, Onkel Edi. Also hat er sich naturalisieren lassen? Ja, schon lange, ja. Wir wohnten auf einem Boulevard, ganz nah der Straße, wo der Zar vorbeifuhr. Da ist man gelaufen und ach, ich kann mich erinnern, einmal an meinen Geburtstag, wie ich vielleicht 10 oder sowas war, war ich sehr stolz, dass der Kaiser an meinem Geburtstag kam. Und da sind wir halt, wow, hurra, hurra, hat man geschrien. Ach, das war ein Bild. Sie war ja bildschön, die Darmstädter Frau. Ja. Also das war was für die Augen und die schönen Pferde und alles. Also. Und vorher fuhr der Trepow, das war der Gorodskoi Golowa von Moskau. Er fuhr mit zwei Pferden, wissen Sie, ein Pferd und das andere so. Und er stand, damit er war verantwortlich für alles. Vor dem Kaiserzug fuhr, hat er geguckt nach allen Seiten, das war doch auch schon viel dagegen. Das war Zar Nikolaus II., ja? Zweite, ja, aber ich kann mich erinnern, wie die Krönung war, da war ich klein. Alles war illuminiert und alle waren bei uns da Chinesen und wer weiß, alles viele Deutsche. Wir waren eine sehr große deutsche Kolonie. In Petersburg waren noch mehr. Ihr Deutschtum hochgehalten haben. Denken Sie, wie der große Weltkrieg kam. Da kamen welche nach Sibirien, weil sie einen deutschen Pass hatten. Sie konnten nicht mal Deutsch sprechen. Die Familie Ihres Mannes lebte ja auch schon etliche Generationen. Nein, das war die erste Generation. In Memel hatten sie Reedereien. Und damals war noch keine Versicherungsgesellschaft. Und eines Tages brannte alles ab und die waren plötzlich ganz arm. Und da haben sie den Albert, hieß er, Hohorst, mein Schwiegervater, der kam nach Petersburg und nachher kam er nach Moskau und war Vertreter von der Berliner Versicherung. Er hat 30 Jahre gewohnt, kein Wort Russisch. Also seine Frau hat als die Polizisten ausgeschrieben, ja, und so weiter. War seine Frau Russin? Nein, auch so ein Deutscher wie ich. Ah ja. Ja, wir haben auch so komische Geschichten. Schicksale. Wieso kamen eigentlich so viele Deutsche nach Russland? Wie kam das? Weil das deutsche, russische Geld stand doch sehr schön. Und sie haben sehr viel Prozente gezahlt. So viel, ich glaube 5%, das hat niemand gezahlt, nein, oder noch mehr, mhm, in den Banken. Und alle diese die Farbwerke. Mein Mann war Prokurist mit 31 Jahren geworden, sehr früh. Und weil die großen Herren alle keine Angestelltenversicherung gezahlt haben, darum ist meine Pension so klein, mhm, wissen Sie. Ja. Man sagt, diese Angestelltenversicherung ist manchmal größer als die Pension. Mein Mann war ja nur 16 Jahre da. Und was hat er geschafft für die Farbwerke? Und wenn da die großen russischen Millionäre da kamen, dann waren Bauern und Ungebildete, aber die freuten sich auf Farbwerkskosten zu genießen und so weiter. Da hat mein Mann, wir waren jung verheiratet, ich kann nicht kommen, zu, der ist da, ich muss das Geschäft machen. Da war auf 10 Jahre so Geschäfte gemacht, Indigo, Blau oder irgendein Schwarz. Das waren Millionen Sachen, die er dann also machen konnte, nicht wahr? Mhm. Denn er war ja, wie Sie sagen, Prokurist im Farbenwerk der Farbwerke Höchst. Ja, ja, er war hier auch, also als Junggeselle war ich hier, mhm, hat hier getanzt im Casino. Mein Mann war ein Deutscher, wer weiß wie, liebte, aber der hat gesagt, leben möchte ich in Moskau. Hier ist viel angenehmer. Erstens schon um 9 Uhr hat es angefangen, am Morgen, mhm, nicht um 8 wie hier. Ja. Und dann hat er, war er doch im Außendienst, hat er seinen Izvoschik, also so eine Mietkutsche, nicht monatlich. Er fuhr ihn. Wenn wir abends zum Theater und so weiter, konnten wir auch mit ihm fahren. Mhm. Man nimmt die Allüren dort an. Die Deutschen waren viel, also sehr beliebt und so weiter. Und haben schöne Häuser gehabt und viel Wein in den Kellern. Die Revolution haben Sie ja nicht mehr miterlebt, denn Sie sind ja... Diese nicht, nein, ja, aber die erste, da war es gerade, habe ich, das war im Jahre 4 und 5, nicht? Da kommen diese mit Pogrome. Die waren aufgeputscht, wissen, ja, Sie, das war schlimm damals. Da sind die Leute gegangen und haben, die sind in die Keller, haben getrunken und totgeschlagen waren. Da konnte man nicht an die Fenster rankommen. Und ich habe gesessen und gelernt für Abitur. Wir haben eine deutsche Schule gehabt, Peter-Paul-Schule. Und ich habe dort also Abitur gemacht, aber das war für die Russen nicht genügend. Und da musste man beim Komitee oder noch in einer russischen, ich habe vorgezogen, in ein russisches Gymnasium zu gehen, und habe noch die 8. Klasse, also nochmal Abitur gemacht, das weiter dann, und Lehrerinnenexamen. Ich habe da unterrichtet. Und Kinder, die da schlecht vorwärts kamen, da habe ich dann nachmittags in der Schule da Unterricht gegeben. Überhaupt die Kinder, die haben immer eine Wärterin gehabt. Und diese Wärterin, die waren besser wie die Mütter und wie Großmütter. Also wirklich. Und dann haben sie eine Bonne gehabt und eine Fräulein. Entweder Französin oder Deutsch oder was. Wir haben auch Deutsch gehabt, damit wir Deutsch sprechen. Wissen Sie, meine Mama hatte sehr schwer in der Peter-Paul-Schule Russisch, weil Russisch eine sehr schwere Sprache ist und die Rechtschreibung. Und da hat sie uns Russisch zuerst lernen lassen. So erinnere ich mich manchmal. Wir haben aber Asane gehabt, die ist bei uns im Hause gewesen, ehe ich noch auf der Welt war. Also sie war uns allen wie eine Großmutter, hat uns alle Russisch gelehrt, ja. Auf dem Deutschen wunderbar war es immer da. Das waren 3 Monate, nicht? Von Mai bis August. 23. August fing die Schule an. Wo lag diese Datscha? Die Datscha, das war auf dem Land. Jeder, der nicht ins Ausland fuhr, wir waren ja 6 Kinder, und da hatten wir immer eine Datscha. Und das letzte war 10 Kilometer von Moskau. Lysina Starovskaya hieß es. Und da haben wir gewohnt. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Ja, durch die deutsche Gesellschaft. Und wir durften ja keine Russen heiraten. Aber ich war die einzige Reichsdeutsche dann, mhm, durch die Heirat. Ja. vor dem Krieg bin ich weggefahren mit den Jungs. Der Willi war ein Jahr 8 Monate und der andere war 2 Jahre 8 Monate. Und ich hatte ein russisches Mädchen und mein Mann sollte nachkommen und mir Berlin zeigen und überhaupt Deutschland. Ich war zum ersten Mal in. Und dann kam der große Krieg. Wo keiner wusste. Ich habe überhaupt gedacht, Krieg gibt es doch nicht. Das haben wir nur in der Geschichte gelernt. In der Schule habe ich gedacht. Und ich wohnte in Neukuren in Ostpreußen. Und da fuhr ich nach Kranz zu der Frau Böhm, deren Mann war Ingenieur in Fabwerken. Und ich kam in Kranz an, da war Krieg. Und wir haben nur vaterländische Lieder gespielt und gesungen. Und ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, wo mein Mann ist. Ist er jetzt schon in den Krieg? Er war damals Leutnant der Reserve bei der Marineinfanterie. Ich weiß ja nicht, aber ich bin jetzt Deutsch. Also ich habe gebrüllt, Deutschland über alles und gesungen, also alle Lieder, alle deutschen Lieder. Also es war kolossal. Ernestine Hohorst im Gespräch mit der HR-Reporterin Anneliese Auelbach. Ernestine Hohorst war zu diesem Zeitpunkt 91 Jahre alt. Mit Wilma von Römeling, geboren am 20. Oktober 1900 in Jeisk in Russland, sprach Anneliese Auelbach am 4. September 1983. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, Frau von Römeling, dann haben Sie in den ersten 45 Jahren 3-mal Ihre Heimat verloren und mussten 3-mal wieder neu anfangen. Ja, im Jahre 20. Das erste Mal. Das zweite Mal 1939 und das dritte Mal 1945. Beginnen wir mit 1920. Da waren Sie ja gerade 20 Jahre alt und mussten aus Jeisk weg, dort wo Sie geboren sind, wo Ihr Vater, der Postbeamter war in Riga, sich aus gesundheitlichen Gründen ans Asowsche Meer hat versetzen lassen. Ja, das stimmt. Und da wurden wir Kinder auch geboren. Das war unter der russischen Hoheit. Ihr Vater aber gehörte zu den Baltendeutschen, die ja vom Mittelalter her noch da nach dem Osten irgendwann ausgewandert waren. Ja, schon lange. Ich weiß gar nicht, welche Jahre das war. Ja. Die ganze Verwandtschaft und alle, die waren schon längst dort, aber nur als russische Untertanen. Und nach dem Krieg waren wir lettländische Untertanen, ja, und der Vater wurde nicht mehr als Postbeamter von den Russen eingestellt und wollte nach Hause in seine Heimat. Denn 1920 wurden ja die baltischen Staaten, also Lettland, Litauen und Estland, selbstständige Staaten. Wir müssen aber noch mal zurückgehen. Wie haben Sie Ihre Kindheit verlebt? Sehr schön. Der Vater verdiente gut und hatten viel Freiheit und konnten schön schwimmen. Das lag doch alles am Meer. Ein Badehäuschen stand immer am Strande, das wurde gemietet und da kam niemand anderes rein. Ja? Mhm. Und das konnte man ins Wasser hereinschieben. Diese Badekarren, die gab es ja. Und dort haben wir auch gebadet. Ja. Und im Sommer kam sogar das Sommertheater zu uns. Woher? Aus Petersburg. Ich habe das russische Gymnasium dort beendet mit 17 Jahren und wollte in Petersburg Medizin studieren. Und das ist alles natürlich nur Luftschlösser gewesen. Ja? Denn da kam doch diese Revolutionszeit und das war eine ganz schlimme Zeit. Da waren doch die Kosaken, das kubanische Gebiet, das donsche Gebiet, weiße Kosaken. Die kamen in die Städte hinein, haben dabei die Roten weggejagt. Das haben wir alles miterlebt. Schießereien in der Stadt. Und dann haben die Kosaken die Roten einfach an die Pferde gebunden und galoppiert. Schreckliche Sachen. Und das war für Ihren Vater auf jeden Fall mit ein Grund, wahrscheinlich die Ausreise zu beantragen. Ja, das war selbstverständlich. Aber ich musste nur versuchen, irgendetwas organisieren, um in dieser Zeit bei den Bolschewisten oder wie sagt man, Kommunisten, irgendeine Arbeit. Und da habe ich Kurse besucht als Kindergärtnerin. Und als ich die Erlaubnis bekam zu arbeiten, da habe ich meine Wohnung in Beschlag genommen, damit er nicht uns weggenommen werden kann. Und habe dann gearbeitet, bis wir wegzogen. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Kilometer das etwa waren? Von Jeisk bis Riga? Ja. Oder normale Reisezeit? Normale Reisezeit konnte man in 2 bis 3 Tagen erreichen. Aber 3 Monate hat es gedauert, weil wir unterwegs immer wochenlang irgendwo auf den Stationen stehen mussten. Wir hatten, das habe ich noch gar nicht gesagt. Als die Revolution kam, hat mein Vater an der Eisenbahn eine Stellung bekommen. Da konnte er als Eisenbahnbeamter sich einen Wagen, so einen Viehwagen, mieten, unsere Sachen da hineinnehmen. Haben Sie einen kleinen Ofen mitgehabt? Kleinen Ofen. Und mit Holz konnten wir heizen und das wurde immer gestohlen. Unterwegs, irgendwo. Aber wir fuhren doch über Charkow, Kiew, Orel und über diese und überall angehalten und immer wurden Flüchtlinge da hineingestopft, die auch Platz brauchten. Ja. Und wenn Sie da auf der Strecke liegen geblieben, wie haben Sie sich verpflegt? Wir haben mitgenommen, Verpflegung. Wir dachten, wir werden vielleicht 1-2 Wochen unterwegs sein. Da haben wir Verpflegung genommen. Wir hatten noch Bekannte, da waren Deutsche, Wolga-Deutsche, die hatten noch Güter und da konnte man bekommen. Ja. Gänse kamen wir uns. Und Salz. Salz mussten wir mitnehmen. Also da in Moskau, da war kein Salz. Und für das Salz konnten wir weiß der Himmel was bekommen. Also Salz war damals das, was nach dem Krieg 45 die Zigaretten gewesen sind. Ungefähr, ja, ja. In Moskau haben wir gestanden 5 Wochen. Jeden Tag, jetzt fahren wir weiter. 5 Wochen standen wir da. Und wir haben ja in der ersten Woche fast alles aufgegessen. So. Wir dachten doch nicht, dass wir so lange fahren werden. Wir konnten ja herumgehen. Sucharevka, das ist ein großer Markt am Kreml. Mhm. Ja. Und da konnten sie für Salz und für irgendetwas Zucker und das, was wir noch Vorräte hatten, einen bekommen. Ja, aber da saß man lieber in dem und dachte, das konnte jeden Moment. Das war doch so ungewiss, ja. Es konnte immer abfahren. Ja, ja. Naja. Und dann also nach 3 Monaten kamen Sie in Riga an. Zuerst kamen wir alle in ein Lager, in ein riesiges, großes Lager, ja, außerhalb von Riga. Und da mussten wir Reinigung durchmachen, ja, alles da. Gebadet und da war man wieder zu einem Menschen geworden. Bis man jung war, konnte man alles, aber jetzt, wo man alt ist, dann denkt sich, das hätte man gar nicht alles erleben können. Naja. In einem Lager waren wir, glaube ich, 3 oder 4 Tage. Dann mussten wir nach Riga, da war meine Tante, und da waren wir da untergekommen, bis wir uns eingerichtet haben. Aber Sie haben dann Ihren Kindergärtnerinnenberuf nicht weiter ausgeübt? Nein, es ist alles Glück gewesen. Und ich gehe vorbei an einer Apotheke, da ist es so hell, weißer Kittel. Ich denke, du könntest doch in einer Apotheke arbeiten. Ich habe Latein in der Schule auch beendet, also dazu, ich wusste, was man dazu braucht alles. Ich dachte, gehst du hinein einfach und fragst den Besitzer. Der war da. Oh, sagte er, und wie ist der Name? Ich sag von Zöpfe. Was, sagte er, wie? Ist doch ein guter Freund von mir, also der Onkel, irgendein Onkel. Und so kam ich in der Apotheke unter. Wow, und haben Sie durch die Apotheke dann auch Ihren Mann kennengelernt, der ja Mediziner war? Ja, die Kassiererin, die war verheiratet mit dem Bruder meines zukünftigen Mannes. Der war Bankbeamter und durch diese Vermittlung haben wir uns kennengelernt. Ein ganzes Jahr waren wir verlobt, bis er dann die Landpraxis kriegte. Die Stellen in Lettland, die waren so eingerichtet, dass man das Haus, die Wohnung bekam, die Heizung bekam und die Pferde oder ein Auto später. Das war alles zugesprochen. Rayonarzt hieß es. Aha, nach dem Rayon. Denn dieser Rayon oder dieses Gebiet war ja verhältnismäßig groß. Oh ja, oh ja. Dann, dazu musste man also mit dem Pferd. Oder sie mussten abholen, den Arzt, ja, ja, mit ihren Pferden. Also ich kann sagen, trotzdem, dass ich nie auf dem Lande gelebt habe, habe ich schöne Zeit verbracht. Wir haben immer volles Haus. Die Städter wollten immer im Sommer zum Besuchen. Und wenn Sie Urlaub machen wollten, dann fuhren Sie in die Stadt? Da fuhren wir in die Stadt, wollten wir ins Kino oder ins Theater oder irgendetwas. Da kamen wir wieder zurück. Sie waren ja nach wie vor als Baltendeutsche eine Minderheit, auch in Lettland. Und wie war die Einstellung der Letten zu Ihnen? Und haben Sie das politische Leben im Deutschen Reich verfolgt? Wir wurden nicht gut behandelt bei den Letten. Die haben immer gesagt, sprechen Sie Lettisch. Und die Sehnsucht, nach Deutschland mal zu kommen, war groß, wo die Hitlerzeit war. Ja. Wir wussten ja nicht, wie es da in Deutschland vor sich geht, durch diesen Hitler und so. Da hat man nur gehört, wie die Menschen da gejubelt haben. Wir haben doch immer ein Radio gehört. Die Sehnsucht ist wahrscheinlich im Blut. Manche haben mich früher gefragt, wie würdest du da in Deutschland dich fühlen? Ich sage, ich würde mich so wie zu Hause fühlen, ja? Trotzdem, dass ich ganz verrußt war. Ja? Das kann man wahrscheinlich schwer begreifen für diejenigen, die nicht so weit aus der Heimat weg waren. Und als wir umsiedelten und nach Deutschland kamen, in Posen war es, da waren so viele Polen wieder, ja. Und ich ging auf der Straße und hinter mir gehen einfach Arbeiter und sprechen Deutsch. Das war so ein Gefühl. Du bist doch unter Deutschen. Das war unbeschreiblich. Dennoch kam für Sie ja alle die Umsiedlung unter dem Motto Heim ins Reich 1939 ein bisschen überraschend. Doch, ja, überraschend wohl. Wir waren gerade in Riga und haben Geburtstag von Gärtchen gefeiert. Und da kam einer und hat gesagt, wir Deutsche werden alle umgesiedelt. Ich strahlte auf. Ich habe immer gesagt, ich komme einmal, wie weiß ich nicht, habe ich immer gesagt. Aber nach Deutschland komme ich. Wir haben nur gehört im Radio, wie die Menschen da gejubelt haben, dass wir dann kamen. Ja? Und dann ich in Posen zum ersten Mal gesehen habe, wie die marschierten. Und da kamen die Juden gefesselt und ich weiß nicht, was da war. Und da konnte ich so schnell und einer haute ihn richtig was über die Ohren. Ich denke, Gott, was ist das nur hier in Deutschland? Nee, das war eine Enttäuschung, ganz groß, schrecklich. Aber diese Umsiedlung von Riga nach Deutschland, in den damaligen Wachtegau, also für Sie ja, nach Posen, beruhte ja auf diesem geheimen Abkommen zwischen Stalin und Hitler, wenn er die Ölvorkommnisse in Rumänien bekommen würde. Schacherei. Wir kamen nicht ohne was, ja. Wir hatten unser Geld und ja, das kam alles ins Reich. Ja. Und Sie sind dann mit dem KDF-Schiff von Riga über Guttenhafen und so weiter nach Posen. Und Ihr Mann eröffnete da wieder eine Praxis, war dann auch Reichsbahnarzt. Übrigens interessant, Ihr Vater war in Jeisk zum Schluss bei der Eisenbahn und hatte dadurch Glück, dass Sie in einem Waggon fahren wollten. Und Ihr Mann war in Posen Reichsbahnarzt und das hat Ihnen dazu verholfen, dass Sie wenigstens noch mit dem Zug aus Posen rausgekommen sind. Ja, ja, ja. Und das war also am 20. Januar 1945, als die Lautsprecherwagen durch Posen fuhren und die Deutschen aufforderten, sich an bestimmten Plätzen zu versammeln, um dann wegtransportiert zu werden. Sie haben damals alles stehen und liegen lassen. Das Abendbrot stand noch auf dem Tisch. Alles stand auf dem Tisch. Ich hatte noch Besuch, als ich telefonisch hörte, jetzt müssen wir die Nacht losfahren. Für 9 Menschen war es hier dort. Ich habe wenigstens das Silber. 9 Gabeln besser, gekrapst. Ich hatte Schuhe, alte Schuhe an, weil es so heiß im Zimmer war und ein Sommerkleid an. Auf das Sommerkleid habe ich mein Schuber, wie heißt das? Pelz angezogen. Und die ganz alte Schuhe in die hohen Stiefel hinein und so sind wir los. Aber als wir zur Bahn kamen, dann hieß es, die Lokomotive war ausgespannt worden, ja, und da mussten wir wieder warten. Dann kam da irgendeine alte Maschine und Lokomotive und dann konnten wir doch loszukommen. Die anderen aber sind zu Fuß marschiert. Ja, viele, viele. Und unterwegs waren Umgefallene, Gefrorene. Ich glaube, 20 Grad Frost war das. Also ganz entsetzlich war das. Und dann sind Sie über Pommern nach Oldenburg gekommen und da fing Ihr Mann wieder an mit einer neuen Praxis. Ja, alles von neuem. Wenn man einen Beruf hat, dann kann man es. Und da haben wir zum dritten Mal neu angefangen. Wilma von Römeling im Gespräch mit Anneliese Aulbach. Clara Prellwitz wurde 1875 in Königsberg geboren. Mit ihr sprach Anneliese Aulbach über ihre Umzüge nach Berlin, nach Paris und nach Frankfurt. Das Gespräch fand am 6. Mai 1975 statt. Sie waren gerade 25 Jahre geworden, Frau Prellwitz, als das 20. Jahrhundert begann. Ja, ja. Und das neue Jahrhundert erlebte ich in Paris. Und Anfang Dezember war mein Mann nach Paris versetzt. Er war Chemiker, Photochemiker und war von einem großen Konzern engagiert. Und meine Mutter aus Königsberg kam, sie begleitete mich nach Paris, damit ich in der ersten Zeit nicht so ganz allein war. Da hatte ich ein Babychen, es war 4 Monate alt. Aber jedenfalls, meine Mutter war sehr energisch und sagte, im neuen Jahr will ich die Glocken von Notre Dame hören. Und da beschlossen meine Mutter und ich, wir fahren nach Paris, um das neue Jahr dort zu erleben. Mein Mann aber wollte nicht so wie wir. Männer sind doch nicht so voller Begeisterung, nicht wahr? Und dann wollten wir auch nicht das Kind allein lassen mit der unzufriedenen Französin und in der Neujahrsnacht, wer weiß, was passiert. Damals wohnten wir in einem Vorort, der hieß Rueil. Jetzt heißt es Rueil-Malmaison. Aber damals war nicht der Vorort so wie in Berlin. Die Pariser wollten alle nur in Paris bleiben. Und wenn sie da so ein armselige Wohnungchen unterkrochen, sie waren in Paris. Dafür hatten wir nur als Berliner kein Verständnis. Wir wohnten weit ab in Vororten und fühlten uns doch als Berliner. Aber das war mit denen nicht so. Die sind so ganz anders. Also meine Mutter nahm mich oder ich sie. Und nun dachten wir uns, dass wir setzen uns dann irgendwo hin, in der Nähe von Notre Dame und hören die Glocken. Ja, aber natürlich, eine Menschenmenge war da auf den Straßen, auf den großen Boulevards, Boulevard de Capucine, Boulevard de la Madeleine, Boulevard de l'Opera, impossible, und vor möglich einen Platz zu bekommen. Aber wir waren doch wohl da und gingen zu Fuß danach, nach Notre Dame, das war so ganz das Ende zu laufen, aber meine Mutter wollte und ich war jung. Also da ging es nicht, ja. Naja, nun standen wir dann endlich gedrängt inmitten einer Menge und warteten. Ich dachte an diesen Roman von Victor Hugo und so weiter. Ich hatte gelesen auch diesen Roman von Quasimodo und Esmeralda, von diesen beiden guten Geistern. Und da ertönte dann nur die erste Glocke. Zuerst eine kleine silberne Glocke hieß es. Und dann erhob sich auch schon das ein Art Schrei unter der Menge. Und plötzlich sagte ein Berliner, Prosit Neujahr! Ausgerechnet. Ach, da ärgerte ich mich. Das hätte ich auch zu Hause haben können, dachte ich. Aber Wetter war eigentlich gar nicht. Irgendein Anstoß mit einem Glas Bon Vin, das gab es nicht. 2 Damen, die wurden überhaupt nicht so richtig da angesehen. Wir waren doch schon ohne Herren, das tut man da nicht so. Damals nicht, jetzt ist ja anders. Sie haben jetzt Königsberg erwähnt und Sie haben Berlin erwähnt. Sie sind am 15. Dezember 1875 in Königsberg geboren. Wie kamen Sie nach Berlin? Durch meine Heirat, nicht wahr? Meine Hochzeit hatte ich noch in Königsberg. Ich bin getauft, eingesegnet, getraut im Dom. Da haben wir doch auch noch ein Haus gehabt, hat es ausgebombt. Wir wohnten dicht neben der alten Universität, wo Kant, nicht wahr, noch gelehrt hat. Neben der sogenannten Stoa Kantiana, wo unten der Sarkophag lag. Nachher, nach einigen Jahren, da wurde Kant etwas nach vorne verlegt. Und wir Königsberger, ob wir es verstanden oder nicht, wenn wir das Wort Kant hätten, das wurden wir mal ganz andächtig. Und wer konnte, der kannte seine Werke über die pragmatischen Sanktionen. Und dann fing meine Frauenfrage an. Ich hatte drei Brüder. Und die immer zu mir sagten, nur ein Mädchen. Die lernten Latein und ich nicht natürlich. Aber ich besuchte das sogenannte Seminar, wie wir sagten, die Lekta, und machte mein Lehrerinnen-Examen. Und dann lauschte ich hier und da, wenn diskutiert wurde, auch mein Vater und auch mein älterer Bruder mit seinen Freunden. Und da erwachte der Wunsch nach Wissen in mir, der grenzenlose Wunsch nach Wissen. Ich war nur für nicht so besonders begabt, nur für Sprachen. Und dann hatte mir einer auch das Wort gesagt, mit jeder neuen Sprache bekommt man eine neue Seele. Und nun wurden die Sprachen Italienisch, Französisch und Englisch natürlich meine Zuflucht. Wenn irgendwas schief ging, schlüpfte ich in eine andere Sprache. Das war für mich das Allerschönste. Das ist so mächtig in mir, dass das noch heute ist. Aber Sie haben doch verhältnismäßig früh geheiratet. Zunächst nach Berlin. Ja, ich war 22. War Ihr Mann auch Königsberger? Nein, Tilsiter. Wo und wie haben Sie sich kennengelernt? Entschuldigen Sie, wenn ich so direkt frage. Ja. Mein Mann hatte einen Großvater. Und dieser Großvater, der war Pfarrer und hatte 16 Kinder. Und davon waren 8 Mädchen. Und diese 8 Mädchen mussten so sehen, wie sie durch die Welt kamen. Und die eine wurde Schulvorsteherin, machte ihr Examen und gründete eine Privatschule. Und in diese Privatschule ging ich. Und da sah ich mal auf der Treppe irgendwo diesen meinen Mann. Und wie das so ist, nicht wahr? Also ich sah ihn so groß an, aber ich dachte mir nichts dabei. Ich war nur so interessiert, weil er doch von der Familie Prelwitz, wo die Schule, die Verwandte war. Na, und da kam es denn so. Es war nun nicht so ein heiteres Vergnügtsein. Wir fassen das Leben immer ernster auf, weil wir alle mit uns unzufrieden waren, jederzeit vor der Frauenfrage. Und da muss ich ja sagen, als meine erste Tochter geboren wurde, da telefonierte mein Mann: Hurra, die werdende Frau ist da. Ja. Denn er war durch seine Schwester schon mit der Frauenwege bekannt. Da waren doch 8, wie ich Ihnen schon sagte, 8 Tanten. Die eine lernte Gymnastik und gab nachher Gymnastik schon. Und eine, die gar nichts konnte, die konnte nur stricken und die gab dann die ersten Handarbeitsstunden. Und die Tante, die da eine Privatschule hatte, die beschäftigte so aus Güte die anderen Schwestern. Denn damals war es doch so, dass der Mensch durfte gut sein. Sie wollten ja nicht sein wie ein Mann, sondern Sie wollten nur die gleiche Chance haben, auch das zu lernen, das was wollte Jungs. Ich nur. Ja. Die Helene Lange machte im Reichstag Petitionen, dass die neue Frau Abitur machte. Aber ich machte es nicht, weil ich ja da schon verheiratet war. Sie sind dann mit Ihrem Mann von Berlin aus nach Paris. Wie lange haben Sie in Paris gelebt? 9 Jahre. Mein Mann hatte eine sehr gute Stellung. Wir hatten bald so viel Geld, dass wir uns ein kleines Häuschen kaufen konnten in dem Vorort. Denn mein Mann war engagiert als Versuchschemiker. Damals fing so die Weltpostkarte an. Die Postkarten in allen möglichen Nuancen. Mal braun, mal gelb, mal lila. Und dann auch neue Töne musste er finden. Und dann musste er das Entwicklungswasser zusammensetzen, dass das Silber ausgenutzt wurde. Und das wurde maschinell gemacht. Das war eine amerikanische Erfindung, um deren Willen er eben engagiert wurde. Zuerst in Berlin. Und da ich auch Französisch konnte, sonst wäre er vielleicht gar nicht mal angenommen. Da war ich dann wieder sehr stolz darauf. Denn ich musste mich doch gleich auf Französisch überall unterhalten. Und das ging auch. Bravo. Mein Mann, der hatte auch Mitarbeiter. Und die lieten uns dann einmal so in ein Restaurant ein, ja. nach Paris. Und auch persönlich ins Haus luden sie. Und ich lud auch ein, immer mit Ängsten, ob ich denen noch recht mache. Aber ich hatte da zum Glück den Mut, dass ich allemand sehr gut auf Deutsch ja. machte. Das Essen und so. Sie waren sehr nett zu uns, aber sie ließen uns doch manchmal fühlen, dass wir die Sieger waren nach 1870. Ja. Das merkte man. Aber die Franzosen waren sehr diskret, denn die waren sehr hinter mir, will ich nicht sagen, hinter meinem Mann her, denn mein Mann war technischer Leiter der Gesellschaft. Und hatte die Bestellungen in der Hand. Silber ja. und Rohpapiere. Und da waren diese großen Rohpapierkonzerne an der Garonne im Süden. Die hatten 2 Herren. Die kamen dann auch zu uns ins Haus, waren immer sehr gern bei uns. Sie nannten mich dann immer Infam Charmant. Mais oui. War ich entzückt. Ja. Mein Mann sagte nur, glaub ihn nicht. Aber dann kam mal der Bürgermeister zu uns von dem Vorort und fragte, ob sie uns nicht möchten naturalisieren lassen. Denn nach 10 Jahren ist das eigentlich Bedingung, sagte er. Und da fuhr ich wie wild auf. Das wäre mir doch unmöglich gewesen. Und da fasste mein Mann den Entschluss, nach Berlin zu kommen. Machte sich selbstständig. Nachher bauten wir uns ein Haus in der DDR, was nachher, nach Jahren DDR wurde. Aufrechterhalten haben mich nur meine Sprachen. Und Gedichte kann ich in allen 3 Sprachen so viel wollen. Der Cri de l'âme ist mein schönstes französisches Gedicht. Und das Leben ist ein Meer, das ist mein italienisches. Und dann das bekannte Break, das ist das englische. Und ich kann sie alle auswendig. Das ist das Schöne. Etwas hat doch jeder Mensch, etwas Gutes. Und ich habe ein gutes Gedächtnis. Und davon haben wir profitiert, die wir Ihnen zuhören durften. Anneliese Aulbach und Clara Prellwitz am 6. Mai 1975. Clara Prellwitz war zu diesem Zeitpunkt 100 Jahre alt. Isabel Duncker hat ihre Zeit in Chile verbracht. Geboren wurde sie 1886. Anneliese Aulbach sprach mit ihr am 29. Mai 1983. Sie sind am 20. Juni 1886 in Pagna geboren, auf den Namen Cora Isabel Lene. Ja. Das war mein Vater und Norman war meine Mutter. Ja. Sie ist hier in Paris geboren, war halb peruanisch, halb französisch. Dasselbe Verhältnis wie ich, halb deutsch, halb Chilenin. Und im Jahr 29, da hat Peru wieder Tacna bekommen. Weil immerhin ein Geburtsein und alles, das ist chilenisch, nicht wahr? Ja. Welchen Beruf hatte Ihr Vater? Großkaufmann und war auch deutscher Geschäftskonsul. Der war echter Mainzer. Und wie sind Sie da aufgewachsen? Spanisch. Wer sollte Deutsch sprechen? Hat auch nur mein Vater, der Deutsch konnte. Aber dann ist Ihr Vater gestorben und... Nach dem Tod meines Vaters hat sich meine Mutter wieder verheiratet. Mit dem Mann hat sie sich nicht vertragen. Und die Leidtragenden waren ich und meine Brüder, nicht wahr? Mhm. Und sie wurde uns loswerden. Da schickte sie also die Kinder aus der ersten Ehe nach Deutschland zu der Großmutter. In Wiesbaden. Die konnte nur Deutsch und wir konnten nur Spanisch. Die guckte uns wie Wunderkinder und wir guckten sie auch wie Wunder. Sind Sie drei Kinder damals alleine nach Europa gefahren? Nein, mit Mama Carmen. Die war Näherin bei der Tante, die meine Mutter aufgezogen hat. Und ich hing dann an meine Mutter und hat immer gesagt, wenn die heiratet, kommt sie zu ihr. Und da ist sie bei uns gewesen. Und dann, als Sie nach Europa gingen, da mit, ist sie mit... Mit der Mama Carmen, ja. Das war ja nun eine ganz andere Welt. Ganz andere Welt. In Chile, wo ich geboren bin, hatten wir ein großes Haus. Aber nachher haben wir ja hauptsächlich in Iquique gelebt. In der Salpeterstadt von Chile. Wo sehr schön gelebt wurde, da war Hochglanz, nicht wahr? Wurde so viel verdient an Salpeter. Und nachher wurde Salpeter künstlich gemacht. Und damit ging der Untergang von Iquique, nicht wahr? Ist das eine kleine Provinzstadt geworden. Ich habe es noch als gute Zeiten gekannt. Genussleben, nicht wahr? Ja. Jeden Tag gab es Cocktails und naja. Sie waren ja noch ein Kind. Ich war 11 Jahre, wie ich da wegging. Ja. Aber ich war ja schon früh entwickelt. Nun, Sie waren dann in Wiesbaden. Wie haben Sie da die Zeit rumgekriegt? Meine Brüder sind in Gymnasien gekommen und ich in das Pensionat. Das war ein paar Häuser weiter von der Kapellenstraße. Da kamen so von ganz Deutschland Mädchen, die Schule fertig hatten, um da Sprachen zu lernen, nicht wahr? Sprachen und ein bisschen Kunststunde und sowas. Zweimal die Woche wurde Französisch gesprochen. 2 Tage wurde Englisch gesprochen, aber ich musste ja Deutsch lernen. Ging das alles nach der Uhr? Ja, jeden Tag musste man spazieren gehen im Wald. Da habe ich immer aus Flüchte gesucht, um mich zu drücken. Bin nie gern spazieren gegangen, war mir zu langweilig. Wie waren denn die Mädchen in dem Pensionat? Haben die Ihnen ein bisschen geholfen, sich einzulegen? Die waren alle viel älter wie ich. Denn das waren alles Mädchen, die mit der Schule fertig waren. Und Sie waren ja erst 11 Jahre alt, oder? Ja, und ich war da schon 2 oder beinahe 3 Jahre, bis sie mir überkamen. Ich habe immer gesehen, die anderen kommen und gehen und ich sitze immer noch hier. Und es kommt keine Änderung. Ich weiß noch, ich hatte eine rote Bluse. Ach, denke ich an dem Sonnabend. Mach die Tür auf und rennste weg. Und da bin ich weggelaufen zu meinen Verwandten. Das war das Beste, nicht wahr? Ja. Sich selber zu helfen. Und dann sind Sie in die Schweiz in ein Pensionat. Da haben Sie mich in die Schweiz geschickt. In der Schweiz war es sehr schön. Hatten Sie vor, irgendwann einmal einen Beruf zu erlernen? Von Beruf war nie die Rede. Wer hat denn damals von Beruf geredet? Da hätte ich erstens mal eine Schule haben müssen. Ich hatte doch gar keine Schule besucht. Ich habe doch dann nur deutsche Stunden gehabt. Das ist eben heute ganz anders. Heutzutage hat die Frau einen Beruf, nicht wahr? Das geht gegen die Natur, dass man sowas macht. Da sollte jeder heiraten. Heute ist nicht mehr so wie früher, nicht wahr? Heute braucht eine Frau nicht auf einen Mann zu warten. Wenn ihr denn nicht passt, dann trennen sie sich, nicht wahr? Hätte es irgendeinen Beruf gegeben, der Ihren Neigungen entsprochen hätte? Ja, vielleicht ein Apothekerberuf. Das würde mich interessieren. Sie waren 11, als Sie nach Wiesbaden kamen. 3 Jahre waren Sie in Wiesbaden im Pensionat, da waren Sie 14. Dann sind Sie nach der Schweiz. Ja, 1901 war ich da wohl. Dann aber haben Sie eine Reise gemacht. Ja, mit der Tante. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Denn Ihr Mann war Reiseleiter des Reisebüros Karl Stang, das später dann einmal die HAPAG wurde, ja? Ja, ja. Und er hat sich in mich verliebt. Und Sie sich auch in ihn? Nee, das kann ich nicht. Ich hab mich damit in 15 Jahren noch nicht verliebt. Aber Sie haben ihn ja schließlich dann geheiratet. Ja, ich habe ja inzwischen auch einen Schweden gekriegt. Der hatte mir auch einen Heiratsantrag gemacht. Da habe ich lange gezögert. Dann habe ich mir aber überlegt, Schwedisch, da müsste ich ja wieder Schwedisch lernen, um Gottes Willen. Und er hatte Schwestern. Da habe ich gedacht, zwischen den beiden ziehe ich lieber den Deutschen noch. Den Deutsch konnten Sie ja inzwischen, nicht wahr? Na ja, und überhaupt. Ich dachte mir, wieder noch ein fremdes Land, auch noch Schweden, das sucht mich nicht. Ganz recht. Habe ich doch recht. Richtig. Und so wurden Sie also Frau Duncker. Ja. Wann haben Sie geheiratet? In welchem Jahr? 3. Und als Sie geheiratet haben, da ist die Mama Carmen mit zu der Familie Duncker. Die kam sie wieder, ja. Da war sie ja wieder mit meiner Mutter nach Paris gegangen. Ich hing so an ihr, deswegen habe ich die Carmen genannt nach ihr. Ah ja. Die ist ja auch in Berlin im Jahre 12 gestorben. Mein Mann arbeitete ja doch in Berlin. Wann ist Ihre Tochter geboren? 11. Bisschen spät, nicht? 8 Jahre. Aber Sie waren ja auch noch so jung. Ja, ich war auch zum Heiraten zu jung, viel zu jung. Man ist eigentlich noch nicht fertig. Das ist eigentlich etwas, was immer wieder so überraschend für uns ist, obwohl die Mädchen ja auch jetzt wieder heute sehr jung heiraten. Ja. Aber dass früher die Mädchen mit 16 oder 17, wenn sie nicht verheiratet waren, Angst gehabt haben, sie bleiben eine alte Jungfrau. Das war bei mir nicht. Ich wollte wohl instinktiv eine Bleibe haben, nicht wahr? Nicht herumieren oder bei der Tante. Es war eigentlich die Sehnsucht nach einem Eigenheim. Die ersten Jahre Ihrer Ehe haben Sie in Berlin erlebt, noch zu Kaiserzeiten. Ja, sicher, war auch schön. Sie haben es doch auch erlebt. Nein, ich bin später geboren. Ja, wann sind Sie geboren? 19. Das ist 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 Jahre jünger, wie meine Tochter. Ja. Zählen muss ich immer noch auf Spanisch. Das habe ich gemerkt eben, ja. Diese Zahlen von Deutschland von hinten nach vorne machen mich immer eher komisch. Ja. Aber sagen Sie, mich interessiert es die Zeit da tatsächlich mal vor dem Ersten Weltkrieg in Berlin. Ich mochte eigentlich nicht Berlin. Nein? War doch eigentlich angenehmer wohl wie heute, ruhiger, aber doch langweiliger. Wie Paris oder wie London. Kam mir ein bisschen kleinstädtischer vor. Ja, weil Sie ja auch die Vergleichsmöglichkeiten gehabt haben mit Paris und mit London. Ja. Denn Sie hatten Ihren Mann ja auch schon nach Paris und London begleitet. Ja, ja. 1914 kam der Krieg und Ihr Mann war im Generalstab und er war der erste Deutsche, der als Quartiermacher 1918, also als der Krieg zu Ende war, nach Versailles kam. Wir haben auch in Versailles gewohnt. Es war auch ganz schön, weil meine Mutter dort war, nicht wahr? Aber wie die Friedensdelegation zu Ende war, war ja alles zu Ende. Da bin ich wieder nach Berlin gekommen. Und dann hat Ihr Mann aber das erste Reisebüro in Paris eröffnet. Ja, das war auch wieder eine schöne Zeit. Hat er auch als erster Deutscher Fuß gefasst, nicht wahr? Aber es war eben damals doch so, dass man so ein Kind wie mein Kind noch nicht in eine Schule in Paris schicken konnte. Da war doch der deutsche Hass noch zu sehr. Wie die Zeit zu viel die Schule war, ist dann meine Tochter zu meiner Schwiegermutter nach Schule gegangen. Und das war auch ihr Glück, denn in der Schule in Paris hätte es immer geheißen. War ein Kind vom Bosch und so ist sie auferzogen. Sie hat ihren Kreis gehabt. Sie hat den Kampf mit zwei Sprachen nicht gehabt. Zwei innere Nationalitäten ist nicht schön. Sie sind doch immer zwischen zwei Welten, die in einem kreisen. Sie sind dann, nachdem Ihr Mann das MER, später DER, als das Mitteleuropäische Reisebüro in Paris zum Florieren gebracht hat. Das hat er in London aufgemacht. Das war natürlich wieder besser wie das in Paris. Ich meine, insofern, in Paris war doch zuerst großer deutscher Hass. Und in London war das nicht so? In London hatte man das nicht so gemerkt. Da waren schon wieder ein paar Jahre vorbei. Nicht wahr? Ganz recht. Und London hat Ihnen gut gefallen? Ja, trotzdem ist wieder ganz anderes Leben. Die Sonntagsruhe zum Beispiel finde ich in England. Das ist aber sehr verändert jetzt. Aber wenn Sie vom Ausland zurückkamen nach Deutschland, um Ihre Tochter zu besuchen, wie hat Ihnen das Deutschland dann gefallen? Nicht sehr. Was hat Ihnen dann gefallen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sehen so anders. Nach London kam dann New York. Da war die Sache zu Ende. Die Laufbahn zu Ende. Denn als dann der Krieg ausbrach, da war doch der große Sammeltransport der Deutschen zurück nach Europa. Ja, ja. Oh, mein Mann hatte Angst, weil er immer den Schnauze nicht halten konnte. Ja. Und da hatten Sie also geplant, dass auf dem Transport zurück nach Deutschland er in Lissabon aussteigt, um dann eventuell nach Südamerika zu gehen. Ja, das war sein Traum. Aber das hat nicht geklappt. Der von meiner Seite ja, weil ich Papier und Pass hatte. Ich weiß nicht, ob 29, glaube ich, konnte gewählt werden, ob die Leute nun wieder zu Peru oder zu Chile wollten. Und ich war hier, ich habe also mich nicht gerührt, also gelten noch meine Papiere als chilenisch. Aber von seiner Seite nicht. Die Amerikaner hatten doch die Südamerikaner alle gewarnt, keine Nazis rein zu lassen. Und für die waren doch mein Mann Nazi. Das war ja das Tragikomische, dass er eigentlich überall Angst hatte, von Nazis erkannt zu werden. Und die Amerikaner haben ihn dann Nazi getan. Keine gute Erinnerung von Amerikanern. Aber er hat es doch dann trotzdem geschafft, zunächst in Paris zu bleiben oder in Frankreich zu bleiben und dann nach Portugal über die Grenze zu gehen. Da sind wir über die Grenze gegangen. Und da war, ich weiß noch, im Zuge, wo wir von Paris waren, da haben uns gegenüber, muss von der, die Geheimen, wie waren der die? Gestapo. Die Gestapo, zwei, sehr genau aufgepasst. Ich hatte Angst, dass die uns noch da verhaften. Sie sind 43 von Lissabon, dann erst nach Chile und dann nach Buenos Aires. Meine eine Schwester war ja mit einem chilenischen Militär verheiratet und er hat dann dazu geholfen. Nicht wahr? Das ist dann Ihre Halbschwester aus der zweiten Ehe Ihrer Mutter? Ja. Aber Ihr Mann musste in Lissabon bleiben? Der musste bis 47. War er als Gefangener sozusagen. Und musste in einer Kleinstadt leben. Zum Glück hatte er ja doch von Amerika aus finanziell ein bisschen vorgesorgt. Ja, ja. Sodass Sie also finanziell sorgenfrei leben konnten. Ja, ich habe sehr gerne in Buenos Aires gelebt, weil Buenos Aires ist zum Leben großstädtischer, nicht wahr? Ja. Mehr europäischer wie in Chile. Wir haben da ganz schön gelebt. Ja. Jetzt soll es so schlecht gehen in Buenos Aires. Ja. Ihr Mann ist 1964 in Buenos Aires gestorben. Ja, ja. Und wann sind Sie zurück nach Europa, nach Deutschland? Ende 1974. Wie haben Sie da Deutschland gefunden? Da hatte ich gar kein Gefühl. Was die Amerikaner haben, das haben doch die Deutschen jetzt. Ein rastloses Leben. Isabel Duncker im Jahr 1983 im Gespräch mit der HR-Reporterin Anneliese Aulbach. Sie nahm diese Interviews für ihre Sendereihe Ja damals auf. Das waren unsere Archivschätze heute. Am nächsten Samstag setzen wir die Reihe fort. Dann sprechen Frauen, die vor 1900 geboren sind, über ihre Lebenswege, für die vor allem die Frage heiraten oder Beruf entscheidend wurden. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.